1. Weißt du, wann die Steinbock in den Felsen gebaren, oder es du Gemmels beobachtet, why die Hirschku eier Jungen zur Welt bringen? 2. Kannst du die Monat ihre Traktigkeit genau zahlen und bestimmst du den exakten Zeitpunkt, an dem sie schließlich niederkommen? 3. Sie kauen sich nieder, ihr Jungen zu gebaren und werden de dirt schnell von ihren Schmerzen und der Last der Geburt befreit. Für ihr Jungen werden kraftig und wachsen in der freien Natur auf, bis sie schließlich fortlaufen und nicht mehr zu ihren Mutten zu rückkehren. 5. Wer hat dem Wildsail sein Freiheit geschenkt und wer war es, der die Fesseln dieses angesamten Tiers gelost hat? 6. Ich habe ihm die einsame Wust als Lebensraum zu gewiesen und die unfruchtbare Saltstep zu seiner dauerhaften Wohnung bestimmt. 7. Verspottet den Lahm der geschäftigen Stadt und ignoriert die Befehl oder das Geschrei eins Antreibers vollkommen. 8. Dirt streift die Berger auf der Suchnack Weidplatzen und spurt debi jedem grünen Hornack, der dort wachst. 9. Glaubst du, dass der Wildox bereitwillig in deinen Dienst tritt oder dein Akt friedlichen deine Futterkrip verbringt? 10. Kannst du den Wildoxen mit seilen dazu zwingen, ein Furche zu sehen, oder werde dir folgen, den Boden im Tal zu flügen? 11. Verlust du dich auf sein enorm Kraft und übertragst du ihm die schwer arbeit, damit deinen Antiertrag für dich einbringt. 12. Traust du ihm tatsächlich zu, dass den Getreid einsammelt und sicher auf deinen Dreschplatz bringt. 13. Die Flügel des Strausses schlagen zwar freudig, doch lassen sie sich kaum mit den Schwingen und Federn eines Storchs vergleichen. 14. Der Strauss überlässt sein Eier in Faster oder und last sie im warmen Sand des Bodens ausbrüten. 15. Debi vergisst wollig, das einfass sie zu quetschen oder ein wilds Tier der Step sie achlos zu treten konnte. 16. Get hart mit seinen Jungen im, als gehorten sie nicht zu ihm, und es kommet in nicht, ob sein Muheim im Envergeblich war. 17. Dies geschieht, weil Gott im Weisheit verenthalten und im keenen Anteil an menschlichem Verstand oder einzig gegeben hat. 18. So bald a sich Jedoch aufrichtet und losrennt, verspottet a dirch sein Schnelligkeit so wohl das Ferd als Orch dessen Reiter. 19. Bist du es, der dem Ferd sein heldenhafter Stork verleit, oder bekleidest du seinen Hals mit einer Wehenden Mann? 20. Lass du es wie ein Huschreck springen? Sein Stolzes und Kraftiges Schnorben Erig bei Jedem, der es hort, furcht. 21. Es schart ungeduldig im Tau, freut sich über sein gewaltig Kraft und sternt mutig den bewaffneten Kriegen entgegen. 22. Das Ferd lacht über die Gefahren kennt kein furcht, es weicht niemals vor der Schaft des Schwert Zurück. 23. Über im Klirt der Cocker des Reiters, waren der Spee und die Lands im Sonnenlicht bedrohlich auf Blitzen. 24. Mit ungestimem Temperament rastes über den Boden und las sich selbst durch den Klang der Trampet nicht aufhalten. 25. Jeds Maul, wenn das Signalhorn ertent, wehrt es erwartungsvoll und wittet den Kampf soe das Geschrei der Anführer aus der Fern. 26. Ist es deiner einzig zu verdanken, dass der Fork sein Schwingen ausbreitet und im Flug nach Süden sieht. 27. Flieg der Adler etwa auf deinen Befehl hin so hoch in den Himmel und bort sein Nesten anzuganglichen Stellen in der Hove. 28. Bewohnt die Steilen Felsen und errichtet seinen Horst auf den Troffen zacken einer unenembren Bergfestung. 29. Von diesem hohen Aussicht spunkt aus Holter Ausschaunach Butte, wobei sein scharfen Augen bis in die weitest Fern blicken. 30. Sein Jungen anaren sich vom Blut der Butte und überall dort, wo Urschlagen liegen, ist Orch zu finden.